Oder dass sie nicht etwa sage, wenn Allah mich nur recht geleitet hätte, würde ich bestimmt zu den Gottesfürchtigen gehören. Oder dass sie nicht etwa, wenn sie die Strafe sieht, sage, wenn ich doch nur eine Möglichkeit zur Wiederholung hätte, dann würde ich zu den Gutestuenden gehören. Aber ja, meine Zeichen sind doch zu dir gekommen, also ihr hattet doch die Gelegenheit, zu den Gutestuenden zu gehören. Die Zeichen, die Rechtleitung Allahs ist doch zu euch gekommen. Da hast du sie für Lüge erklärt und dich hochmütig verhalten und hast zu den Ungläubigen gehört. Deswegen jede Art von kleinster Abwendung von den Zeichen Allahs, von den Versen Allahs, vom Koran, ist etwas hoch, hoch Gefährliches. Man hört auch leider oft, wenn Menschen auf sehr leichtfertige Art und Weise reden, und oft gehören dazu auch Muslime, solche Sachen wie, heutzutage kann man doch so viel lernen und wir sind in einem so modernen Zeitalter und die Wissenschaften sind unglaublich viele, soll ich mich jetzt hinsetzen und mit meinen Zeugnissen und mit meiner Ausbildung, mit meinem Intellekt, soll ich mich jetzt hinsetzen und Koran lernen? Ja, so ein altes Buch und mein Gott, man weiß doch, was darin steht und ja, das reicht doch und ich habe schon ein paar Suren gelesen. Ja, diese Einstellung, wenn man so etwas schon denkt, dann sollte man es nicht aussprechen und sollte Allahs Zuflucht suchen für diese Gedanken. Denn der Koran und alle anderen Wissenschaften sind auch, haben ihren Platz und haben ihre Wichtigkeit, aber der Koran ist doch die Basis, auf der unsere Frömmigkeit, unsere Religiosität überhaupt aufbaut. Auf der unsere ganze Erziehung unseres Menschlichseins, unseres Menschseins aufbaut. Wenn wir das nicht haben, auf was wollen wir dann die anderen Wissenschaften aufbauen? Oder mit was wollen wir uns dekorieren, wenn die Substanz an sich erstmal gar nicht da ist? Aber ja, meine Zeichen sind doch zu dir gekommen. Da hast du sie für Lüge erklärt und dich hochmütig verhalten. Schon wieder Hochmut. Wir werden jetzt ein paar Sachen immer wieder lesen. Hochmut, andererseits Taqwa, andererseits Geduld, andererseits Glaube an Jenseits. Das sind die wichtigen Sachen. Die gefährlichen Sachen sind diese Ablehnung, dieser Hochmut und die Verachtung. Und du hast zu den Ungläubigen gehört. Und am Tag der Auferstehung siehst du diejenigen, die gegen Allah gelogen haben, ihre Gesichter sind schwarz geworden. Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Hochmütigen? Aber Allah errettet diejenigen, die gottesfürchtig waren, Taqwa. Indem er sie entrinnen lässt, Böses wird ihnen nicht widerfahren. Noch werden sie traurig sein. Allah möge uns zu ihnen gehören lassen. Allah ist der Schöpfer von allem und er ist Sachwalter über alles. Er ist der Schöpfer von allem. Denkt mal an irgendetwas, was euch jetzt gerade in den Kopf kommt. Eure Lieblingssachen, eure Dinge, die ihr besitzt, was ihr noch gerne haben möchtet auf dieser Welt, was ihr schon verbraucht habt und es ist schon weg, alles hat Allah erschaffen. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, das sind die Verlierer. Sag, wollt ihr mir denn wirklich befehlen, einen anderen als Allah zu dienen, ihr Toren? Dir und denjenigen, die vor dir waren, ist dir als Offenbarung eingegeben worden, wenn du Allah andere beigesellst, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig. Alle Taten sind dann verschwendet. Denn Schirk verschwendet alle anderen guten Taten, denn man macht die guten Taten ja dann nicht für Allah allein und seine Belohnung, für seine Zufriedenheit, sondern man teilt sie auf für diesen einen Scharik, dann für den anderen Scharik, Teilhabe an Allahs, dem man Allah beigesellt hat, und dementsprechend wird alles hinfällig. Und du gehörst ganz gewiss zu den Verlierern. Nein, vielmehr Allah allein sollst du dienen und zu den Dankbaren sollst du gehören. Ja, hier merken wir auch die Wichtigkeit von Dankbarkeit. Balillaha fa'bud, diene Allah allein, also Tawhid, was den Islam ja an sich überhaupt ausmacht. Und was wird damit in einem Zug erwähnt? Wa kum minash shakirin, und gehöre zu den Dankbaren. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige, wenn wir sagen, Taqwa ist wichtig, dann sagen wir auch, Shukr, Dankbarkeit ist auch wichtig. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, sie haben Allah nicht gewertet, wie es sein Recht ist, gewertet zu werden. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Und deswegen machen sie ja Schirk. Man wendet sich ja von Allah ab, wenn man seine eigentliche Größe nicht erkannt hat. Wenn man nicht erkannt hat, dass nur er es wert ist, angebetet zu werden. Dass nur er es in der Lage ist, fähig ist, unsere Angelegenheiten alle zu regeln. Deswegen vertrauen wir anderen unsere Angelegenheiten an, weil wir nicht erkannt haben, dass Allah allein der beste Sachwalter ist. Er der einzige Schöpfer ist. Er derjenige ist, allein, einzig und allein, zu dem wir zurückkehren werden. Wie wird es sein am Tag der Auferstehung, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird? und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und es wird ins Horn geblasen, und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. In den Auslegungen zu diesem Vers heißt es zum Beispiel bei Ibn Kathir und bei anderen Hadith-Büchern wird dieses Hadith auch erwähnt, unter anderem bei Tabarani und Ibn Jarir. Das ist ein längeres Hadith, ich fasse euch einen Teil davon nur zusammen, dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam fragten, dass Ya Rasulullah, wer sind diese? Illa man yasha Allah, außer die, die Allah will. Also alle werden فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Alles bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Und dann heißt es ja, außer wem Allah will. Wer sind diese? Und dann wird ein längeres Hadith berichtet, in dem es so ungefähr heißt, dass am Tag der Auferstehung wird ins Horn geblasen werden. Und dieses Sa'iq, diese wie vom Donnerschlag gerührt, wird ausgelegt als Tod. Also das wird nicht nur eine Ohnmacht sein, sondern die werden dann auch sterben. Alles wird leblos werden. Und dann heißt es so ungefähr, dass Allah wird dann Israfil, der Engel, der in das Horn stoßen wird, wird da reinstoßen und wer in den Himmel und auf der Erde ist, wird also zusammenbrechen, sterben und Allah subhanahu wa ta'ala, und er weiß es am besten, wird fragen, wer ist noch übrig, und es wird gesagt werden, o unser Herr, es ist noch übrig, du, der ewig Lebende, der alles Erhaltende, der nicht stirbt, und die Träger des Thrones sind noch übrig, und Jibril ist noch übrig, und Mikael, und ich, also der Todesengel wird das auch sprechen, dass ich bin noch übrig, und Allah wird dann sprechen, auch Jibril und Mikael sollen dann sterben, und diese werden dann sterben, und dann wird der Todesengel übrig bleiben, und Allah wird dann nochmal fragen, wer ist noch übrig, und es wird wieder geantwortet werden, und dann werden auch die Träger des Thrones, die Engel, werden sterben, und Allah wird dann auch befehlen und nochmal fragen, wer ist noch übrig, bis also am Ende nur noch der Malik al-Maut übrig ist, der Todesengel, und Allah wird auch ihm befehlen und auch dieser wird sterben. Und wenn dann keiner mehr übrig ist, dann wird Allah die Himmel und die Erde zusammenrollen, in seine Hände nehmen, wie es hier beschrieben wird, in seiner Rechten und in seiner Hand wird der Himmel und die Erde werden sein, subhanallah, und dann wird Allah fragen, bei Ibn Kathir ist das aufgeführt im Detail, dass ich bin der Allmächtige, wem ist die Herrschaft heute? Allah wird so fragen und das wird er dreimal fragen und weil keiner mehr da ist, der antworten kann, wird Allah selber antworten, Lillahi al-Wahidul Qahar, für Allah allein, den Einzigen, den Qahar ist der Allbezwinger, weil alles jetzt vernichtet sein wird und dann wird er als erstes Israfil auferwecken, so heißt es in diesem Hadith. Wallahu alam, und Israfil wird dann befohlen werden, dass er nochmal in das Horn blasen soll und dann wird alle, denen befohlen wird, aufzuerstehen, werden dann wieder auferstehen. Ja, da gibt es einige, viel längere Hadithe, auch bei Ibn Kathir unter anderem, bei Tabarani gibt es eine ganze Sammlung davon. Ist auch wirklich manchmal sehr schön, auch zu lesen, weil es eine große Erinnerung ist an den Tag der Auferstehung, ein Termin, den wir alle einhalten müssen. Diesen Termin werden wir alle begegnen und es ist erstaunlich, wie wenig wir uns eigentlich dafür vorbereiten. Und die Erde wird im Licht ihres Herrn erstrahlen. Das Buch wird hingelegt, also das Buch, in dem die Taten der Menschen und auch der Dschinn aufgezeichnet sind, wird hingelegt und die Propheten und die Zeugen werden herbeigebracht und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und jeder Seele wird im vollen Maß zukommen, was sie getan hat. Er weiß sehr wohl Bescheid über das, was sie tun. Auch, dass die Erde im Licht ihres Herrn erstrahlen wird. In einem Hadith heißt es auch, die Erde wird ausgebreitet werden, so dass alle Menschen darauf Platz finden für diese große Versammlung. Und es ist ja auch so, wenn etwas hell ist, selber hell ist, und in einem Hadith heißt es auch, die Erde wird weißlich sein, also weiß und dann auch noch hell, dann ist es ja so, dass jeder Punkt dann darauf klar heraussticht und klar ersichtlich ist. Ja, und kein Mensch wird sich irgendwo hinter einem Felsen oder einer Bergkette verbergen oder verstecken können. Vor Allah ist eh nichts verborgen. Aber um das auch noch zu unterstreichen, Allah wird jeden, wie auf der Bildschirmfläche vom Computer, wenn da auch kein Licht drin wäre, dann würden wir auch nichts erkennen können, weil aber innerlich ein Licht drin ist. Deswegen jeder Punkt fällt dann auf, besonders wenn eine weiße, wenn ein weißer Hintergrund da ist. Ja, so ungefähr. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie das genau aussehen wird, aber wir können uns trotzdem schon mal Gedanken machen, dass wo werde ich da wohl stehen, was werde ich mitbringen an diesem Tag, wo keiner sich verbergen kann. Ja, und das ist alles zweifellos wahr. Und wir müssen uns wirklich immer wieder fragen, sind wir oder bin ich davon überzeugt? Ja, die Rahma von Allah ist auch wahr, natürlich, und sie überkommt alles, sie überkommt den Zorn von Allah auch. Aber stehen müssen wir an jenem Tag nichtsdestotrotz vor Allah. Und wir müssen diese verschiedenen Etappen von Ohnmacht und von Auferstehung und all das, was passiert, mehr oder weniger hier und da werden die Gläubigen ausgenommen werden. Allah möge uns von allen Schrecken bewahren und uns nur Gutes widerfahren lassen. Amin. Aber nichtsdestotrotz, allein, dass man weiß, ich muss da noch durch. Allein, dass man sterben muss. Und man weiß nicht, der Tod ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Wir können eigentlich sowieso nichts kontrollieren, aber beim Tod ist wirklich jede Illusion von Kontrolle auch dann wirklich wird abgegeben. Und allein dieses Wissen, dass man durch all diese verschiedenen Phasen noch durch muss, das sollte uns doch ein wenig vorsichtiger, gottesfürchtiger, netter, anständiger und alle diese schönen Eigenschaften, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, all das sollte doch in uns dann vermehrt werden. Ja, das ist wie, wenn jemand weiß, er will nach USA oder Australien oder wie auch immer, um dahin zu kommen, muss er übers Meer. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Jetzt kann er sagen, nee, ich habe aber Angst vor dem Meer, weder will ich auf ein Schiff fahren, noch will ich im Flugzeug sitzen, find mir einen anderen Weg. Diesen Weg gibt es nicht. Diesen Weg wird es für ihn nicht geben, er muss dadurch. Genauso, wer ins Paradies will, der muss durch all diese Phasen. Allah möge uns diese Phasen erleichtern, aber wir müssen diesen Phasen mehr oder weniger begegnen. Allah möge uns von all dem ausnehmen, von all dem bewahren, was er seinen gläubigen Dienern versprochen hat, dass er sie davor bewahrt. Bei manchen wird zum Beispiel gesagt, manche gehen ins Paradies ohne Hisab, ohne dass sie befragt werden oder sie kriegen eine sehr leichte Befragung. Allah möge uns jede Erleichterung geben, die er seinen gläubigen Dienern versprochen hat. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass an jenem Tag die Sünder oder die Frevler, dass keiner mehr da sein wird, der ihnen helfen kann, außer Allah. Und oft ist es ja so, dass man schlechte Dinge, Übertretungen, Sündhaftigkeiten etc., dass man all dies tut wegen anderen Menschen. Sei es, damit man akzeptiert wird oder damit sie einen bewundern oder damit man dabei ist oder irgendwas hat es irgendwie mit irgendeiner Verbindung mit Menschen zu tun. Und das Tragische ist ja, dass genau diese Menschen aber an jenem Tag in weiter Ferne nicht zu sehen sein werden, weil sie selber genug Sorgen haben werden. Ja, deswegen lohnt es sich nicht, um hier Menschen zu erfreuen, sich jenen Tag, wo diese Menschen gar nicht mehr zu sehen sein werden, sich jenen Tag selber zu verderben. Zur Hölle getrieben werden diejenigen, die ungläubig waren, in Scharen. Wenn sie dann dort ankommen, werden ihre Tore geöffnet und ihre Wärter sagen zu ihnen, sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch die Zeichen eures Herrn verlesen und euch die Begegnung mit diesem euren Tag warnend ankündigen? Sie sagen, ja doch, aber das Wort der Strafe ist gegen die Ungläubigen unvermeidlich fällig geworden. Also Warner kamen schon, wir wählten aber ihnen nicht zu folgen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Sie werden wie eine Herde, schaut mal, zur Hölle getrieben werden diejenigen, die ungläubig waren, in Scharen. Ja, wie so eine Herde, die sich selber nicht helfen kann, werden sie dorthin getrieben und gezwungen, dort einzugehen. Es wird zu ihnen gesagt werden, betretet die Tore der Hölle. Ewig darin zu bleiben. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Hier diese Eier sollte man sich wirklich merken, verbissa mathwal mutakabbirin, und immer wenn irgendein Gedanke von ich und mein und mir und irgendwelche solche Gedanken kommen und sich dabei einschleicht, dass man andere verachtet. Weil das ist ja Takabur. Takabur ist ja die Wahrheit zu verleugnen, so hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Takabur definiert. Wahrheit abzuschlagen, zu verleugnen und Menschen zu verachten oder gering zu achten. Nicht zu verachten ist schon das Extrem davon, auch schon zu gering achten, abschätzig sie anzusehen. Ich bin besser als die, weil ich bin das, ich bin dies, ich bin intelligenter, ich bin hübscher, ich bin was auch immer. Sobald sich solch ein Gedanke auch nur im Entferntesten anbahnt, Lasst uns an diese Aya erinnern. وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Wie übel, wie schlecht, schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Und in den Paradiesgarten geführt werden diejenigen, die ihren Herrn fürchteten. In Scharen. Auch sie werden zusammen sein, aber hier wird das positiv beschrieben. Sie werden gemeinsam sein, nicht alleine sein. Wenn sie dann dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine Wärter zu ihnen sagen, Friede sei auf euch. Gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Ja, auch noch diese Lob zu bekommen. Das, es könnte auch gesagt werden, ja gut, ihr könnt jetzt hier eintreten, weil Allahs Rahma ist so groß. Und in Wahrheit ist es ja so, dass jeder Mensch, der das Paradies betreten wird, einzig und allein nur wegen der Barmherzigkeit Allahs. Wir können uns das Paradies nicht verdienen. Ja, wir können Allah gar nicht so viel dienen, dass wir das Paradies dadurch verdienen. Aber Allah befiehlt trotzdem seinen Engeln, die an den Toren des Paradieses stehen, dass sie zu den Eintretenden sagen, Friede sei auf euch, gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Allahu Akbar. Und sie werden sagen, alles Lob gehört Allah. وقالوا الحمد لله. Also wer sagt das? Die Paradiesbewohner. Ja, weil sie das ganze Leben gesagt haben, deswegen sagen sie das dort auch noch weiter. Alhamdulillah, alles Lob, jeder Dank gebührt Allah, der sein Versprechen an uns gehalten und uns die Erde zum Erbe gegeben hat, so, dass wir uns im Paradiesgarten aufhalten können, wo immer wir wollen. Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Ja, da gibt es keine Grenzen mehr, keine Vertreibungen mehr, keine Einschränkungen mehr, dass hier, dieses Stadtgebiet ist nur für euch, in diesem Ghetto dürft ihr wohnen, in dieser Teil dürft ihr euch nicht aufhalten. Ja, schaut mal in die Geschichte der Menschheit, wie Menschen immer schon eingeschränkt und eingefärscht wurden, aufgrund ihrer Zugehörigkeit, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer Hautfarbe, warum auch immer. Ungerechtigkeit gab es immer schon auf dieser Erde und immer schon haben die Schwachen und Unterdrückten darunter gelitten. Aber im Paradiesgarten wird es keinerlei Einschränkungen geben. Wo immer wir wollen, können wir uns aufhalten. Aber für wen wird das sein? Ja, man merkt schon, wie diese Menschen sprechen. Alhamdulillah. Die sagen nicht, Mensch, ich war ganz toll, war ja klar, dass ich hier hinkommen musste. Sondern sie sagen, alles Lob gebührt Allah. Er hat sein Versprechen uns gegenüber gehalten. Das ist Allahs Gnade, dass wir hier sind. Und was, wie werden sie noch beschrieben? فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Wie trefflich ist der Lohn von wen? Die gut handeln. Handlung, praktizieren, in die Tat umsetzen, was man weiß, das ist ein absolutes Muss für die, die Allahs Barmherzigkeit erwerben möchten. Und du wirst die Engel den Thron umgeben und ihren Herrn lobpreisen sehen. Und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird gesagt, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Alamin. Wir sehen auch diese Tahmid, dieses Sagen von Alhamdulillah ist etwas, was sich durch unser ganzes Leben durchzieht. Die Fatiha beginnt damit, der Koran beginnt damit, unsere Gebete sind davon geprägt, weil wir die Fatiha darin zitieren. Die Paradiesbewohner, wenn alles vorbei ist, am Ende der ganzen Prüfung, am Ende der ganzen Geschichte, werden die Paradiesbewohner das auch wieder äußern. Deswegen wir an diesem Leben schon, an dieser Einstellung, an diesem Satz, an der Bedeutung dieses Satzes hängt, Alhamdulillah, der hat damit viel, viel erreicht. Und in dieser Sura haben wir auch ganz stark wieder gemerkt, wie viel Betonung auf den Glauben an das Jenseits gelegt wurde. Nochmal, wir alle müssen diesen Tag erleben. Spätestens in der Sekunde des Todes beginnt für uns schon das Jenseits, mehr oder weniger. Und dafür gilt es, etwas zu planen. Hier schaut man in den weltlichen Angelegenheiten, wenn es einen wichtigen Termin gibt, eine wichtige Prüfung, ein Vorstellungsgespräch, eine Hochzeit, irgendetwas Wichtiges, was nicht was eine Bedeutung hat für jemanden, dann legt man den Termin fest. Man plant dafür. Man will vorbereitet sein. Man kauft vorher ein, was man braucht. Man lernt das, was man nötig hat für diesen und diesen Termin. Man will vorbereitet sein. Manche zählen sogar die Stunden und Tage, die es noch bis dahin dauert, je nach Wichtigkeit dieses Tages. Alle Termine nehmen wir ernst, nur diesen einen Termin, dem wir alle begegnen müssen. Weil wie viele Hochzeiten werden dann doch noch verschoben? Wie viele Vorstellungsgespräche kommen gar nicht zustande? Wie viele Prüfungen sind im Nachhinein, wenn man dann erwachsen ist und einen ganz anderen Beruf vielleicht sogar ausübt, gar nicht mehr so wichtig gewesen? Aber dieser eine Termin, der für uns alle absolut sicher kommt und absolut wichtig ist. Das Wichtigste überhaupt ist, wie viel haben wir uns dafür schon vorbereitet? Deswegen müssen die Prioritäten jetzt schon ganz klar sein. Wer das Jenseits zur obersten Priorität hat, wird auch hier und da seiner Dunya schaden. Wer aber die Dunya zur obersten Priorität gemacht hat, der wird auch ganz gewiss seinem Jenseits schaden. Deswegen, was ist die Klugheit dann? Dem Bleibenden über dem Vergänglichen Vorzug zu geben. Sura Ghafir, die wird auch Sura Al-Mu'min, der Gläubige, genannt. Ghafir bedeutet der Vergebende. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Hamim, Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Alim. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allwissenden, dem Vergebenden der Sünde und dem Annehmenden der Reue, dem Strengen in der Bestrafung und dem, der voller Wohltätigkeit ist. Es gibt keinen Gott außer ihm, zu ihm ist der Ausgang. Über Allahs Zeichen streiten nur diejenigen, die ungläubig sind. Lasse dich durch ihren Wechsel in den Landstrichen nicht täuschen. Ja, durch ihr Hin und Her und ihr Aktivitäten und ihre Macht und ihr Hin und Her fliegen und alle Orte kontrollieren und ihre Machtansprüche. Lasse dich dadurch nicht täuschen. Letztendlich werden auch sie zu Allah zurückkehren. Schon vor ihnen haben das Volk Nuhs a.s. und nach diesen die Gruppierungen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt. Jede Gemeinschaft hatte vor, gegen ihren Gesandten vorzugehen, um ihn zu ergreifen. Und sie stritten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Da ergriff ich sie, wie war da meine Bestrafung? Ja, also vorher gab es auch schon solche Menschen, die vielleicht sogar noch mehr Macht hatten, wenn man das in der Relation sieht. Aber wie war meine Bestrafung? Deswegen lasse dich durch sie nicht täuschen. Und wenn ihr nochmal im Vers 3 schaut, wie schön Allah hier beide Aspekte seiner Begegnung, wie er den Menschen begegnet, uns beschreibt, dass er einerseits Ghafir al-Dhanbi ist und Qabil al-Tawbi, derjenige, der der Vergebende der Sünde ist und die Reue annimmt, aber, was ist auch, er ist auch streng in der Bestrafung. Er ist auch streng in der Bestrafung. Deswegen keine Leichtsinnigkeit in dieser Angelegenheit und auch ein wenig Schamgefühl vielleicht entwickeln, dass derjenige, der mit so viel Vergebung uns begegnet, dass wir ihm dann trotzdem mit Leichtsinnigkeit und Übermut begegnen? Nein, dann wollen wir ihm, wenn wir auch nicht schaffen, ihm ganz ohne Sünden zu begegnen, aber wenigstens mit Reue und Einsicht, wollen wir ihm, dem Allvergebenden, begegnen. Wie es in einer Überlieferung heißt, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, von ihm wird überliefert, dass er sagte, vor euch gab es jemanden, der an einem Skelett vorbeikam, an einem Totenkopf vorbeikam, und er dachte sich, ja Rabb, mein Herr, du bist du und ich bin ich. Also du bist der Herr und ich bin ein schwacher Mensch, bin Schöpfung. Du begegnest mir mit Vergebung und ich begegne dir mit Sünden. Also ich komme zu dir mit Sünden und du begegnest mir aber mit Vergebung. Und in diesem Gedanken, in dieser Demut, die er plötzlich spürte, als er diesen Menschen oder die Überreste des Menschen gesehen hatte, diese Demut brachte ihn dazu, dieses zu sagen und sich vor Allah niederzuwerfen. Er machte Sajda. Und dachte Allahs und gedachte Allahs und fiel nieder und legte quasi seinen eigenen Kopf auch auf den Boden, als er die Schwäche des Menschen, die Vergänglichkeit des Menschen gesehen hatte. Und es wird überliefert, dass es wurde gesagt, dass erhebe deinen Kopf, du begegnest mir mit Sünden und ich begegne dir mit Vergebung und ihm wurde vergeben. Ja, und die ganzen Hadithe, die überliefert werden über Tauba und dieser Mann, der 99 Morde machte, den ersten paar Kapiteln in Riyadus Salihin, könnt ihr das nachlesen. All das bestätigt das für uns, dass Allahs Vergebung eine gewaltige ist, aber Reue und Einsicht muss dennoch auf jeden Fall vorhanden sein. Und Allah entscheidet allein über seine Diener. Ja, und wahre Reue und wahre Einsicht ist etwas, was innerlich im Herzen passieren muss. Die Sünden müssen zugegeben werden, die eigene Geringwertigkeit muss gespürt werden und jeder Gedanke, der auch im Geringsten mit Hochmut zu tun hat, wie zum Beispiel, ich habe ja so viel Gutes getan, Allah sollte mir auch vergeben. Ja, das sind auch schon gefährliche Gedanken, unangemessen für den Menschen, der eine schwache Schöpfung ist, der Gutes tut, behaftet und umringt und eingekreist von Üblen, ein paar brüchige, gute Taten tut. Ja, wir haben keinen Anlass, auf unser Gutes stolz zu sein, denn auch das Gute, was wir tun, ermöglicht uns Allah, der Erhabene, und ohne ihn wären wir auch dazu nicht in der Lage. Genauso sollte man auch nicht denken, ich habe ja so viel Gutes getan, warum vergibt Allah mir denn nicht? Ja, oder warum sollte er mir nicht vergeben? Oder Allah sollte mir vergeben? Ja, wir haben kein Recht auf diesen Anspruch, sondern wir können vor Allah nur als Flehende, als Bittsteller erscheinen, denn wir sind Abd und Allah ist der Herr. Wir sind die Knechte und Allah allein ist der Herr. Und so wurde das Wort deines Herrn gegen diejenigen, die ungläubig sind, unvermeidlich fällig, nämlich, dass sie Insassen des Höllenfeuers sind. Diejenigen, die den Thron tragen und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn und glauben an ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, die glauben. Das sind die Engel, die den Thron tragen, die in seiner Umgebung sind, Allahs Umgebung sind. Was für eine Stellung diese Engel haben, dass sie die Träger des Thrones sein dürfen, sich in der Umgebung Allahs aufhalten dürfen und dabei Allah lobpreisen und nur damit, dass ihr Leben ist, in Allahs Gehorsam, in Allahs Lobpreis, ihr Leben zu verbringen. Was für eine Stellung diese Engel haben, die Höchsten, die Nächsten an Allah. Und wie werden sie beschrieben? Was tun sie? Sie bitten um Vergebung. Für wen? Für diejenigen, die glauben. Ja, wie heißt es hier? Unser Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen, so vergib denjenigen. Und jetzt schaut mal, für wen machen sie Dua? Die bereuen und deinen Weg folgen und bewahre sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Das heißt, wenn man ein Mensch ist, der seine Sünden einsieht und bereut und immer wieder versucht, sich zu verbessern und die Sünden zu lassen und zurückzukehren zu Allah und dem Weg Allahs folgt, der Hidayah, der Rechtleitung, dann ist dieser Mensch sogar so wertvoll, dass die Engel, die sich in der Nähe Allahs aufhalten, für diesen Menschen Bittgebete sprechen. Ja, wenn der Mensch sich selber gegenüber Barmherzigkeit erweist, dann sind sogar die Engel für ihn barmherzig und bitten Allah um seine Barmherzigkeit für diese Menschen. So vergib ihnen oder so vergib denjenigen, die bereuen und deinen Weg folgen, und bewahre sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Unser Herr, lasse sie in die Gärten Edens, die du ihnen versprochen hast, eingehen. Sie und wer rechtschaffen ist von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommen. Du bist ja der Allmächtige und Allweise. Ja, der Mensch mag nämlich gerne unter seinesgleichen sein, unter seiner Bekanntschaft sein. Und dazu gehört vor allem erstmal die Familie. Und deswegen machen sie Dua, dass nicht nur er soll ins Paradies, sondern mach es ihm schön, mach es ihm angenehm und schick auch noch die, die rechtschaffen waren, von seinen Verwandten, Vätern, Gattinnen und Nachkommen. Und bewahre sie vor den bösen Taten. Wenn du an jenem Tag vor den bösen Taten bewahrst, dessen hast du dich ja erbarmt. Und das ist der großartige Erfolg. Gewiss, denjenigen, die ungläubig waren, wird zugerufen, Allahs Abscheu ist wahrlich größer als eure Abscheu vor euch selbst, da ihr zum Glauben aufgerufen worden, aber ungläubig geblieben seid. Sie sagen, unser Herr, du hast uns zweimal sterben lassen und zweimal lebendig gemacht. So bekennen wir unsere Sünden. Gibt es denn einen Weg, hier herauszukommen? Dies ist so, weil ihr, wenn immer Allah allein angerufen wurde, ungläubig bliebt, ihr aber, wenn ihm andere beigesellt wurden, glaubtet. Das Urteil gehört Allah, dem Erhabenen und Großen. Er ist es, der euch seine Zeichen zeigt und euch vom Himmel Versorgung herabsendet, doch bedenkt nur, wer sich Allah reuig zuwendet. So ruft Allah an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Der Inhaber der hohen Rangstufen und der Herr des Thrones sendet den Geist von seinem Befehl, also Jibril mit der Offenbarung, wem von seinen Dienern er will, damit er den Tag der Begegnung warnend ankündige. Der Tag, an dem sie vortreten, wobei nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wem gehört heute die Herrschaft? Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Das ist das, was wir vorhin mit dem Hadith erwähnt haben. Allah wird also alles sterben lassen, alles wird vergehen und Allah alleine wird übrig bleiben und er wird dann fragen, Limanil Mulkul Yawm, wem gehört heute die Herrschaft? Lillahil Wahidil Qahar, Allah dem einen, dem Allbezwinger. Und Allah wird alle vortreten lassen, nichts wird vor Allah verborgen bleiben. Da gibt es ja auch dieses Hadith, was vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, dass er sagte, am Tag der Auferstehung werden die Menschen so auferstehen, dass sie in ihrem natürlichen Zustand sind. Und das heißt unter anderem auch unbekleidet sind. Und Aisha radiallahu anh fragte, ja Rasulullah, werden die Menschen nicht sich gegenseitig anschauen und wird man sich nicht schämen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aisha, die Angelegenheit ist größer als dies. Ja, manchmal ist das ja so. Manchmal passieren so große Sachen, dass man rechts und links gar nichts mehr mitbekommt, wer, was, wo, wie, warum etwas trägt oder nicht trägt. Das ist dann einem völlig egal. Warum? Weil etwas Größeres, was Überwältigenderes passiert ist. Und das ist wirklich auch in dieser Welt schon so. Die Leute schauen nur auf die Kleidung von anderen, auf deren Taschen und deren Schmuck und welche Schuhe sie heute anhaben, die wirklich nichts anderes zu tun haben, deren Gedanken um diese Kleinigkeiten kreisen und sie deswegen keine größeren, weil sie keine größeren Sorgen haben. Wer schon hier Akhira zu seiner Sorge gemacht hat, der hat für solche Dinge keine Zeit.